Sage man statt jener unaufhörlichen Lobsprüche es der Jugend offen heraus, wie tief Goethe als Mensch steht, wie hohl und oberflächlich seine Weltanschauung, wie unsittlich und verderblich seine Lebensgrundsätze waren, wie wenig er als Naturforscher und Kunstautorität zu bedeuten hat. Sage man es der Jugend, wie er nach 30 Jahren törichter Irrfahrt zur Poetik des Aristoteles griff und als Mann von 50 Jahren zum größten Nutzen seiner poetischen Entwicklung endlich jene Kunstregeln studierte, welche seit Jahrhunderten an allen katholischen Unterrichtsanstalten die Grundlage der Poetik bildeten. Erkläre man der Jugend das unruhige, fragmentarische Treiben des jungen Goethe, den ungeheuren Schaden, den ihm die Zersplitterung seiner Kräfte gebracht hat. Erkläre man der Jugend die Schwächen und Fehler der goethischen Poesie im Gegensatz zu den Alten, zu Shakespeare und Calderon. Es gibt kaum ein Zitat aus Goethe, das sich nicht ebenso gut durch eins aus den alten Klassikern oder aus den trefflichen katholischen Schriftstellern ersetzen ließe. Warum immer Goethe? Goethe? Nichts als Goethe? Was ist denn im Grunde für die Wahrheit der sieben Sakramente gewonnen, wenn dieser weimarische Hofrat, der Gemahl der tanzlustigen Christiane Vulpius, sie schön fand, aber nicht daran glaubte? Was helfen seine Skizzen der Flucht nach Ägypten, wenn dieselben nur dazu dienen sollen, unsere Jugend in die unsaubere Gesellschaft Wilhelm Meisters einzuführen? Was hat er über die Alten, über die Bibel, über Religion, Kunst, Literatur und Leben Gutes gesagt, was man nicht bei katholischen Denkern, Dichtern, Künstlern und Schriftstellern richtiger, reiner, sehr oft auch schöner und besser gesagt finden könnte? Warum glauben wir den gewissenhaftesten katholischen Gelehrten und Forschern erst dann, wenn Goethe oder Eckermann seinen Segen dazu gesprochen? Die Kirche ist gegen schöngeistige Werke nie mit jener Strenge aufgetreten, welche sie gegen strikt theologische und philosophische Werke irrigen und schädlichen Inhalts auszuüben pflegt. Goethes Werke sind nie ausdrücklich und namentlich auf den römischen Index gekommen. Man hat sie den allgemeinen Vorschriften desselben überlassen, wie die Päpste der Renaissance einst die Schriften eines Boccaccio, Valla, Beccadelli oder Poggio dem Gewissen des Einzelnen überließen. Damit ist den Schriften Goethes indes durchaus kein Freipass ausgestellt. Abgesehen von zahlreichen Stellen, welche die Forderungen christlicher Zucht und Sitte schwer verletzen, sind sie durchgängig von den gefährlichsten Irrtümern durchsäuert, an welchem unsere moderne Zeit krankt und welche das Vatikanische Konzil in seinen verpflichtenden Beschlüssen ausdrücklich verworfen hat. Jener Naturalismus, Pantheismus und religiöse Indifferentismus, in welchem Goethes gesamte Poesie wurzelt und welcher sich in seinen Prosaschriften deutlich genug breitmacht, ist von der Kirche selbst für immer gebrandmarkt. Unberührt oder nur leicht berührt von diesen Irrtümern sind nur wenige seiner Werke. In schroffster Fassung treten sie ebenfalls nur in verhältnismäßig wenigen auf. Bei weitem die meisten aber sind in anmutigster und verlockendster Form davon durchdrängt und deshalb ganz dazu angetan, die religiösen Begriffe zu verflachen und zu verdunkeln, den christlichen Glauben zu schwächen und zu untergraben. Je nach der Klarheit, Treue und Festigkeit eines jeden wird sich dieser Einfluss sehr verschieden modifizieren. Sehr viel ist für echte christliche Bildung gewonnen, wenn wir von dem nahezu götzendienerischen Kult des großen Dichters wieder zu einer nüchternen, vernünftigen und gerechten Würdigung seines Lebens und seiner Werke zurückkehren, wenn wir ihn kennen, wie er wirklich war, wenn wir ihn nicht mehr achten, als er es verdient. Der Zauber seiner Liebeslieder wird gewaltig gedämpft, wenn man sein Verhältnis zu den Frauen einmal im nüchternen Lichte der Wahrheit besehen hat. Die Wertschätzung seiner pantheistischen Phaseleien wird sehr herabgestimmt, wenn man die festen Grundsätze einer gründlichen Philosophie und die Lehre des Christentums dagegen hält. Sein Ruhm als Naturforscher und Kunsttheoretiker wird umso mehr erbleichen, je mehr man unabhängig von ihm diese Wissenszweige betreibt. Niemand wird so töricht sein, den untreuen Liebhaber Frederikens und der Frau von Stein, den Genossen der tanzsüchtigen Christiane Vulpius, den greisen Anbeter einer Ulrike von Levezzo für das wirkliche Ideal eines deutschen Mannes für ein nachahmenswertes Vorbild zu halten. Die Frauen werden die lockenden Sirenentöne seiner Liebespoesie mit jenem edlen Hochsinn von sich weisen, mit welchem eine heilige Agnes den unlauteren Bewerber von sich stieß. Jünglinge und Männer werden einen Werther, Wilhelm Meister und Faust nicht mehr als Typen echten deutschen Geistes nehmen, sondern als dichterische Gestalten einer sittlich herabgekommenen Zeit. Sie werden die Scheinuniversalität Goethes dann mit der wirklichen Universalität der katholischen Wissenschaft vergleichen und sich leicht überzeugen, dass ein Angelo Secchi, der Jesuit, mehr von der Natur des Lichtes und von der Einheit der Naturkräfte, ein Raphael Garrucci und ein De Rossi mehr von der christlichen Kunst, ein Reichens Perger und Pugin mehr von den Gesetzen der Gotik, ein Jansen, der bekannte ultramontane Geschichtsfabrikant, mehr von deutscher Art, Geschichte und deutschem Volksgeist, ein Peter Cornelius und Eduard von Steinle, mehr von Raphael und der italienischen Malerei, ein Josef von Görres, mehr von Mystik und von den deutschen Volksbüchern, ein Friedrich von Schlegel, mehr von der Weltliteratur, ein Lorenzo mehr von Calderon, ein Kardinal Wiesmann mehr von Shakespeare verstanden hat als Johann Wolfgang Goethe nebst Heinrich Meyer, Wilhelm Riemer, Peter Eckermann und ihrem ganzen übrigen kritisch-philosophischen Kometenschweif. Sobald man aufgehört haben wird, diesen schillernden Goethe-Meteor für einen universalen Leitstern wahrer Weltanschauung, Lebensweisheit und Wissenschaft zu halten, wird man auch bald am Himmel der deutschen Literatur wieder andere Sterne zu erkennen und besser zu würdigen wissen. In Der Alte von Weimar, Seite 271 und folgende, Seite 274 und folgende, Seite 278, Seite 281 und folgende und Seite 284 und folgende.